Das Politik- und Kulturmagazin. Auf Radio Helsinki. Guten Morgen, ihr hört Radio Helsinki 92.6. Und ja, den aktuellen Aufstrich. Im Studio sitzt Jan Hestmann und ich habe mir wieder zwei Studiogäste eingeladen. David Kinzer von der Redaktion und einen speziellen Studiogast, die sich nachher noch vorstellen werden. Und wir haben heute wieder ein ganz spezielles Thema. Nachdem wir letztens über die Coen Brothers im Filmbereich gesprochen haben, geht es heute musikalisch rund. Und ja, wir werden über Metal reden, über eine besondere Gattung des Metal. Es wird ein bisschen über Mythologien gehen, Heidentum, Satanismus. Aber bevor wir genauer darauf eingehen, werden wir mal Musik dazu hören und dann kann man sich ja schon das erste Bild vorweg machen. In the Clash of Arms, Mighty Twin. We'll be right back. Ja, wir sprechen heute über eine spezielle Form des Metal. Und bei mir im Studio Jugendredakteur David Kinzer. Schönen guten Morgen. Und einen Gast haben wir auch da, Robert Fröwein vom Stormbringer Magazin, Stormbringer.at, das Austrian Heavy Sein, wie er sich selbst bezeichnet. Guten Morgen. Guten Morgen. Also sprechen wir gleich einmal drüber, was haben wir gerade gehört? Mitotyn in the Clash of the Titans. Arms. Ja. Ja. Was ist das genau? Was ist das? Wir haben das magische Wort heute noch nicht ausgesprochen, jetzt gerade zum ersten Mal. Gattung Pagan Metal. Pagan Metal. Pagan Metal. Bitte. Pagan Metal. Ja, Pagan Metal. Bitte sprecht. Unser heutiges Thema ist Pagan Metal, nicht nur Metal, was vielleicht schon einige abschreckt. Nein, Pagan Metal, wo jetzt vielleicht einige sagen, okay, was ist das jetzt? Das haben wir uns heute als Thema auserwählt, weil wir einen, ich würde sagen, Experten auf dem Gebiet haben. Eine Koryphäe auf dem Bereich des Pagan Metal. Er hat auf jeden Fall schon Pagan Metal Bands gesehen und darüber geschrieben, sagen wir mal so. Und einen, der den Musikstil nicht ganz so mag, obwohl Metal ja sein Leben ist. Metal ist mein Leben, aber trotzdem habe ich schon einige Pagan-Metal-Bands gesehen. Aber aus dem einen Grund, weil jedes Festival und fast jedes Konzert, das ich besuche, einfach mit Pagan-Metal-Bands überflutet wurde in letzter Zeit. Vielleicht sollten wir zuerst einmal klären, was Pagan-Metal eigentlich genau ist. Robert, hast du eine eigene Definition davon? So wie der Black-Metal Ende der 80er Jahre entstanden ist und sich um den Satanismus gedreht hat, hat sich dann eben so eine Art Subkultur entwickelt und das war der Pagan-Metal. Der dreht sich um vorchristliche Themen, um das Heidentum und geht eben je nachdem, woher die Band geografisch kommt, auf germanische oder slawische Mythologien grundsättlich. Wie sieht es mit nordischer Mythologie aus? Nordische Mythologie ist eigentlich eine eigene Subkultur, die sich dann in den Viking-Metal abstuft. Interessant. Wie definiert sich denn der Pagan Metal musikalisch? Wir haben eben mal reingehört, es sind eigentlich doch recht lustige Melodien, kann man sagen. Der Black Metal typische Kreischgesang und was etwas unorthodox ist, für meine Ohren zumindest, diese Gesangschöre, die man mittendrin wieder hier hört. Das sind solche Wikingerchöre, bezeichne ich das gern. Wie sieht es auf der instrumentalen Seite aus? Kann man Pagan Metal mit normalen, unter Anführungszeichen, Metal-Instrumenten spielen oder gehört da noch irgendwas anderes dazu? Pagan Metal hat natürlich auch weitere Instrumente dabei, je nach der kulturellen Sichtweise dieser Band, so wie Dudelsäcke oder Akkordeon. Flöte. Panflöte. Verschiedenste Varianten, ja. Aber es setzt sich eigentlich zusammen. Grundsätzlich ist es eine Subkultur des Black Metal, der auch viel Klagesang beinhaltet in gewisser Weise, aber auch härter sein kann, so wie es Bands wie Windir oder Enslaved exerzieren. Auch wenn es eine Subkultur ist, ist mir in letzter Zeit aufgefallen, die 2 Jahre, die ich bereits in Graz lebe, könnte ich bereits 5 größere Pagan- bzw. Heiden-Metal-Veranstaltungen aufzählen. Da wäre unter anderem das Pagan-Fest, das vor kurzem wieder stattgefunden hat. Ich glaube, du warst eh da. Ja. Das war jetzt das dritte Mal, dass ein Pagan-Fest stattgefunden hat, während ich in Graz lebe. Und im Herbst, glaube ich, folgt schon wieder die nächste Veranstaltung. Auch die Festivals, die ich und Jan im Sommer besucht haben, darunter das Summer Nights Festival, waren eigentlich geprägt von Pagan-Metal-Bands, da waren Enziferum, Eluveti, Equilibrium, genau. Und dergleichen. Man kann also schon sagen, dass diese Musik eigentlich seit ein paar Jahren wirklich im Kommen ist und die Fanszene eigentlich doch sehr dominiert. Würdest du mir dazu stimmen, Robert? Das ist richtig, ja. Das ist richtig, wir haben es gehört, meine Damen und Herren. Ja, also ich glaube auch, dass du als Metal-Anfänger quasi ziemlich leicht reinfindest. Also wenn ich jetzt den Black Metal, den puren Black Metal hernehme, wo da so hauptsächlich gekeift wird und ja, da findet man, also da habe ich nicht sehr schnell reingefunden. Im Gegensatz dazu, Pagan Metal hat doch immer wieder diese dominierenden Melodien und Gesänge auch zwischendurch. Und ja, da findet man sich einfach leicht rein, da bekommt man leicht einen Ohrwurm und hört halt trotzdem Metal und ist trotzdem cool. Ja, und mir gefällt es zum Beispiel. Ja, noch ausführende Gedanken dazu. Du warst am letzten Pagan Fest in Graz. Wann war das? Das war jetzt Anfang März, am 1. März. Und wie ist das abgelaufen? War wieder vollkommen zu mit Leuten oder wie war der Antrag relativ groß? Schwach besetzt. Es hat 4 Termine in Österreich gegeben, in Innsbruck, Linz, Wien und eben in Graz. Und das ist für dieses Land, finde ich, zu viel. Und Graz ist ohnehin relativ schwach besetzt vom Publikum. Und daher war in Graz weitaus weniger los als in Wien oder in Linz. Es waren geschätzt 200, 250 Leute. Okay, und wie viele Bands? 5 Bands. Okay, welche Bands waren, wie heißen diese Bands? Arkona aus Russland. Über die hören wir dann noch was? Genau, Varg, ja. Dornenreich, Elo Whitey und Fintroll. Alles klar. Ja, bin ich froh, dass ich da nicht da war. Es ist aber auch wieder bezeichnend, dass die Promoter es gleich schaffen, 4 Termine für eine festivalartige Tour in Österreich zu buchen. Das wäre bei anderen Bands oder anderen Musikrichtungen wäre das eigentlich undenkbar. Wann haben Gorefest zum Beispiel das letzte Mal in Österreich gespielt? Einmal Kaltenbach Open Air vor 2 Jahren. Sie haben sich zwar danach aufgelöst, ja, aber davor und danach hat man nie mehr was davon gehört und diese ganzen Packages. Ich bin da nicht so ein Fan davon. Ich mag es einfach nicht, zu einem Konzert zu gehen, wo ich mir 5 Bands anschauen kann. Jede Band spielt maximal eine Dreiviertelstunde und dann geht der Zitatur trotzdem schon wieder weiter. Man kann sich wirklich auf keine Band einlassen. Das ist irgendwie so, keine Ahnung, als ob man einen Cheeseburger zwischendurch isst. Ich habe es lieber, mir eine Band anzuschauen, vorzugsweise vielleicht sogar ohne Vorgruppe, wie zum Beispiel Down es gern machen, die auf Tour gehen. Die habe ich in München gesehen, ein Evening with Down, es spielte nur Down und die haben 2,5 Stunden da vor sich hingespielt. Solche Arten von Konzerten mag ich persönlich eigentlich lieber. Aber es ist wahrscheinlich auch mein eigener Geschmack. In welchen Intervallen gibt es überhaupt das Paganfest? Mir kommt ja vor, es findet mehrere Male im Jahr statt. Oder ist das einmal im Jahr? Grundsätzlich ist das Paganfest einmal im Jahr, meistens im Frühling oder im späten Winter. Aber letztes Jahr ist es verschoben worden auf den Herbst und deswegen wirkt es jetzt so kurzfristig. Es gibt aber jetzt seit 2008 auch dieses Heidenfest, das heuer im Herbst das zweite Mal stattfindet, nicht in Graz Station macht. Und grundsätzlich thematisch dieselben Themen aufwirft und auch hauptsächlich dieselben Bands einbringt. Ja, wie der Titel schon sagt, Heidenfest. Wobei ich hinzufügen muss, dass das Paganfest letzten Herbst eigentlich kein Paganfest in diesem Sinne war, weil dort mit Bands wie Swashbuckle oder Aelstorm eigentlich Piratenmetal gespielt wurde oder auch die apokalyptischen Reiter und dass diese Sachen unter Paganfest laufen, sind eigentlich auf Frechheit. Welche Richtung ist dann eigentlich apokalyptische Reiter? Wo kann man die zuordnen? Apokalyptische Reiter ist für mich eine Jux-Band. So schaut's aus. Auf dem gleichen intelligenten Niveau wie JBO zum Beispiel. Ja, nichts gegen JBO. Großartig, alles miteinander. Noch eine lustige Anekdote, bevor wir zum nächsten Lied weitergehen. Die Band Swashbuckle, glaube ich, oder die waren es die apokalyptischen Reiter, egal. Auf jeden Fall beim letzten Paganfest macht sich die Band dann weiter auf Richtung Süden und hatten eine Autopanne auf der A2, genau an dieser Raststation, an der ich fast jeden Montag vorbeifahre, wenn ich von meiner Heimatstadt Wolfsberg nach Graz fahre. Ist sogar in den Nachrichten vorgekommen, das war wirklich unglaublich. Und das kurz nach dem Summer Nights, ich letztes Jahr, auf dem wir sie gesehen haben, stimmt, oder? Stimmt auch, ja. War schon. Ja, Swashbuckle, einer der großartigsten Bands, die ich jemals live gesehen habe. Ich sag sehr nur, pagan. gar nicht, aber. Jetzt kommen wir wieder zu Pagan mit Martyrium von Windir. We'll be right back. hinterher. Sie hören jetzt auf Radio Helsinki. Nach ein paar kleinen Problemen geht es jetzt weiter mit unserem Thema Pagan Metal. Wir haben vorher ein bisschen gestritten, wie man das jetzt wirklich ausspricht, weil wir jetzt schon Pagan dazu gesagt haben oder auch Pagan. Wir haben uns darauf geeinigt, also geeinigt ist übertrieben. Ich habe bestimmt Pagan. Dass es eigentlich egal ist, aber wir einigen uns trotzdem darauf weiterhin Pagan zu sagen, damit das eine einheitliche Form hat. Und überhaupt, gibt es überhaupt eine englischsprachige Pagan Metal Band? Primordial. Okay, die aus Irland. Die werden wahrscheinlich dann Pagan sagen, nehme ich an. Nehme ich auch an. Von dem her existiert es schon. Okay, ja, machen wir weiter mit ein bisschen problematischen Themengebieten. Ja, was bringt Pagan mit sich von ihrer Themenvielfalt, worüber wird gesungen? Satanismus, Heidentum, das sind ja schon mal ganz etwas prekäre Dinge, aber auch Rechtsextremismus fließt wieder mal ein. Das lässt sich sowieso nie vermeiden, denke ich. Ja, sprechen wir darüber ein bisschen, Erfahrungen. Ja, das Problem ist, dass viele Pagan-Metal-Bands eben über die germanische Kultur singen, was ja an sich kein Problem ist. Ich meine, die Germanen kommen bei Asterix und Obelix auch vor. Mhm. Deswegen muss man nicht jedem Asterix und Obelix-Leser vorwerfen, dass er rechtsradikal ist. Viele Fans, also und ich spreche jetzt eher über die Fans als über die Bands, bitte, das möchte ich auch klarstellen, versuchen eben diese Subkultur zu missbrauchen, um ihr rechtes Gedankengut zu transportieren. Man sieht dann oft Leute mit Runen, T-Shirts rumlaufen, die dann übersetzt heißen Sturmfront, Germania und alles Mögliche. Mhm. Wobei aber auch gesagt werden muss, dass es natürlich ein Nährboden ist für rechtes Gedankengut, wenn zum Beispiel Vag ihr letztes Album Schildfront Germania nennen, ist das doch etwas fragwürdig, meiner Meinung nach. Robert, wie schätzt du die Situation ein im Pagan Metal? Naja, nachdem der Pagan Metal ja doch etwas gemütlicher anzuhören ist als der Black Metal, ist es auch leichter, die Jugendlichen damit zu ködern. Und junge Leute sind für so mehr oder weniger heroisches, männliches Gedankengut einfach offener und kommen dadurch leichter in diese Kreise, was sich meistens oder Gott sei Dank mit dem Alter auflöst, allerdings nicht immer. Und der Pagan-Metal ist wirklich ein schwerer Nährboden für rechtes Gedankengut, was ein großes Problem in der Szene ist und auch auf Konzerten. Ja, also gilt möglichst zu ignorieren, diese Gruppen und Bands und nicht irgendwie das gesamte Pagan-Metal-Gebiet dann zu beziehen. Wobei man auch froh sein muss, dass es gibt auch einschlägige Bands und die sind eigentlich kaum bekannt, was eigentlich gut ist, weil sie eben zu underground sind das verhindert vielleicht, dass noch mehr Rechtsradikalismus in diese Musikszene einfließt. Sehr gut. Okay, und abseits von Rechtsradikalismus, Satanismus, Heidentum, das wird ja schon etwas deutlicher mit Pagan-Metal identifiziert. Heidenfest heißt Heidenfest. Und ja, was kann man sich da unter den Musikern vorstellen? Sind das so, ich weiß nicht, ich stelle mir da immer so naturgesinnte Typen in Leder- und Stoffshorts vor, die durch den Wald geistern und hier und da eine Kirche abfackeln. Ja, das ist so das Bild, wie sie sich präsentieren, oder? Ja, Satanismus ist im Pagan-Metal eigentlich kaum vorhanden. Da geht es grundsätzlich um. Ja, verpönt. Genau. Da geht's grundsätzlich aber es leitet sich vom Black Metal ab. Und leitet sich und ab, ja. Ist natürlich, aber ja. Es ist eigentlich dezidiert vom Satanismus aufs Heidentum und auf die alten Mythologien umgelenkt. Das heißt, der Satanismus ist im Pagan-Metal kaum vorhanden. Würde mir jetzt nichts einfallen auf die Schnelle. Okay. Und grundsätzlich würde ich sagen, dass die meisten Bands, sagen wir mal, Poser sind. Und außerhalb ihrer Bandzeit eigentlich die meisten nicht diesen Stil praktizieren. Alles vollkommen normal, aber die meisten als Show. Es gibt natürlich jetzt im Zuge dieser Pagan-Welle auch viele Bands, die auch gerne ein Stück vom Kuchen haben und dann mal eben schnell 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pagan-Nummern zusammenklimpern und sich Heiden schimpfen, aber dann eben, wie gesagt, nach dem Konzert zu McDonald's essen gehen und sich noch ein paar Malbrotschick reinhauen. Ich möchte noch etwas anmerken, bevor jetzt die ganze Pagan-Szene verteufelt wird. Auch die Antifa hat vor kurzem wieder mal versucht, das Pagan-Fest in Graz zu verbieten. Es ist richtig, dass man dieser Musikrichtung oder beziehungsweise einigen wenigen Fans schon mit etwas Vorsicht entgegentreten möchte und sollte, aber deswegen bitte nicht eine ganze Musikszene gleich in den rechten Rand stellen. Davon hat der Metal schon wirklich mehr als genug, dass wirklich jede Band sofort in den rechten... Ich hatte mal einen Zeichenlehrer, der hat beinahe behauptet, das ganze Roses sei eine rechte Nazi-Band. und großartig. Das war zwar noch in der Unterstufe, aber trotzdem, das zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben. Als ich mein erstes Kiss-Poster zu Hause aufgehängt habe, hat meine Mutter sich aufgeregt, weil ich plötzlich SS-Runen in meinem Zimmer aufgehängt habe. Kiss ist böse. Krieger in Satans Sold. Als ich mein erstes Slayer-T-Shirt angezogen, ging sowieso die ganze Welt unter. Da war gar kein eisernes Kreuz drauf. Und auch meine Lehrer haben gesagt, hey, das geht überhaupt nicht. Und ja, bitte Slayer nicht in den rechten Rand stellen. Ja, der Sänger ist mit einer Judith verheiratet. Rick Rubin, der das Jahrhundertwerk Rain in Blood produziert hat, ist auch ein Jude. Also im Metal kann man schneller mal zur Nazi-Keule greifen, die ist da was, sage ich mal. Warum tut man das gerade im Metal so gerne? Gibt es da irgendwelche Ansätze, die man das erklären kann? Wo ich noch hinzufügen wollte, dass auch beim Pagan Metal nicht jeder, der mit einem Thorsam oder einem Mjölni herumrennt, automatisch rechts ist. Kann durchaus auch ein Interessierter sein oder ein jugendlicher Poser. So ist es. Meistens ein Poser. Meistens ein Poser. Ja. Wo ist dein Thorhammer? Ich habe ihn heute nicht mit, meinen Thorhammer, der ist ja gerade daheim. Ich habe ihn gestern frisch aufpoliert. Ah, ab morgen kann ich dann wieder posen. Für das Heidenfest. Dann findet das Heidenfest statt? Das Heidenfest ist im September in Wien, Linz und ich glaube Salzburg. Und wer spielt da heuer? Linz. In Graz nicht mehr. In Graz nicht dieses Mal. Vielleicht kommt der Termin dazu. Weil so wenig Leute dort waren. Könnte daran liegen, ja. Equilibrium, Enziferum, Heidevolk. Mehr fällt mir gerade nicht ein. Der Name ist Programm. Okay. Aber Enziferum sehr zu empfehlen ist, sowohl als Studioband als auch als Liveband. Also die kann ich nur beipflichten. Eine der wenigen Pagan-Bands, die ich exzessiv höre und gern höre. Neben Primordial auch. Absolut. Ein bisschen höher. Bei der letzten Wall of Death fast umgekommen. Großartig. Ja, also, ich denke, man hat sich ein grobes Bild jetzt über Pagan-Metal machen können. Es ist nicht mehr ganz so exotisch, wenn man jetzt irgendwo ein Plakat liest, Pagan-Fest, kann man das in etwa einordnen. Also wer ein Fan von Melodien ist und exotischen Instrumenten teilweise, der kann sich gerne mal ein Pagan-Fest reinziehen. Ich glaube, das ist überhaupt kein Problem. Womit die meisten Leute ein Problem haben werden, das ist aber im Metal allgemein, das ist eben der extreme Gesang. Aber wenn man sich zwei, drei Tage das reinpfeift, versteht man manchmal sogar auch die Texte. Als nächster Termin zu empfehlen vielleicht das Ragnarök-Festival im Ende April in Passau. Da fahren auch an der Grenze zu Österreich. Fahren auch viele meiner Freunde hin, aber ich werde verzichten. Nein. Aus persönlichen Gründen. Also, du hast noch nicht erläutert, jetzt, warum du Pagan ach so nicht magst, ach so nicht, hast. Ja, kann man das sagen? Hassen ist ein bisschen ein starkes Wort. Ich verachte ihn so. als erstes die lyrischen Themen, ja, finde ich jetzt nicht uninteressant. Germanentum, Heidentum, nordische Mythologie, wie auch immer. Gleichzeitig finde ich natürlich auch griechische Mythologie interessant. Warum gibt es eigentlich keine Metalband, Robert? Rotting Christ. Habe ich leider verpasst. Gutes Beispiel, Rotting Christ wollte ich mir am Kaltenbach Festival 2007 ansehen, habe ich aber leider verpasst, weil ich eine Diskussion starten musste mit rechtsradikalen Pagan-Metal-Fans. So genau. Die Rotten-Christ-Fans waren. Nein, ich war Rotten-Christ-Fan, ich wollte es mir ansehen und wurde aber nicht weggelassen, da ich das noch ausdiskutieren musste. Einer dieser Leute hatte ein Sonnenrad auf seine linke Brust tätowiert, wonach eigener Aussage die Namen seiner Kameraden in Runenschrift eintätowiert waren. Wie schön. Ja. Findet man im Kaltenbach oder so auch rechtsradikale Bands oder sind die nein. Zum Glück da schauen, ausgeschlossen? Da so viel Verantwortungsbewusstsein haben die Promoter und Veranstalter noch, dass da... Da ist ja die Szenekenntnis ausreichend, so dass die das erkennen. Nicht nur. Würde da irgendeine rechtsradikale Band auf dem Billing stehen, würde sofort tausende von Hass-E-Mails schreiben, krass Schreiben geben und die sagen, weg mit diesem Müll, das wollen wir in unserer Szene nicht haben. Was allerdings ein Problem war, ich habe viele rechtsradikale Bandshirts auf dem Kaltenbach gesehen. Das Problem war nämlich, dass die Security, die dort engagiert war, wirklich, dass die Leute keine Ahnung von Metal hatten und deswegen nicht aussondern konnten. Das ist immer wieder ein Problem. Was ist jetzt rechtsradikal und was ist unter Anführungszeichen normaler Metal? Die Merchandise-Stände dürfen auch oft offiziell rechtsradikale Bandshirts verkaufen. Was ein Problem ist, das irgendwie nicht eingedämmt wird bis dato. Weil es sich eben auch verkauft. Genau. Was eigentlich auch wieder vor gegen, allem an die Jüngeren. Was gut. Auch gegen die Szene. Wir kommen ans Ende. Eine Minute haben wir noch. Wollen wir noch Enslaved Wotan anspielen? Ja, selbstverständlich. Wir wollen. Alles klar. Ja, dann hört ihr jetzt Enslaved mit Wotan und wir verabschieden uns. Ich hoffe, ihr habt einen Überblick über Pagan Metal bekommen. Wir sehen uns dann bei der Götterdämmerung. Ja, jeder nimmt seinen Torhammer mit und dann geht's hin. Ja. Und wir trinken dann ein Krugnet. Oder alles ein Bier. Auf jeden Fall. Am besten beides. Alles klar. Okay, ja, dann bis dann und schönen Vormittag noch. Ciao. Danke fürs Zuhören. Danke.